Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute aus Religion und Gesellschaft. Hören Sie nun Die Revolution aus der Schmiede, Denis Diderot und seine Enzyklopädie, eine Sendung von Jochen Stöckmann. Voltaire, sein unentwegter Kampf gegen alle Vorurteile und für die Freiheit des Geistes, des Wortes und der Presse, sein mutiges Eintreten für die Opfer staatlicher und kirchlicher Justiz, das Feuerwerk seines zynischen Witzes, der alle überkommenen Autoritäten ihrer Gloriole beraubte, machte ihn zu einer entscheidenden Potenz der französischen Aufklärung. Voltaire war auch Mitarbeiter an der Enzyklopädie von Diderot. Sie sollte über alle Kenntnisse der Zeit Auskunft geben und den inneren Zusammenhang allen Wissens aufzeigen. Die Summe aufklärerischer Grundüberzeugungen, Freiheit, Toleranz, Unsterblichkeit, fand in dem Werk ihren Niederschlag. Wie die Herausgeber Jean-Laurent d'Alembert und Denis Diderot waren die über 200 Mitarbeiter, die Enzyklopädisten, keine Fachgelehrten, sondern Schriftsteller. Das Werk war von dem optimistischen Vertrauen getragen, dass die Verbreitung umfassender, rationaler Erkenntnisse die Menschen und die Verhältnisse bessern werden. Hielten die französischen Aufklärer meist im Sinne des Deismus an der Existenz eines höchsten Wesens und Urhebers des Kosmos fest, so fanden manche, zum Beispiel einige Enzyklopädisten, die befriedigendere Lösung im Atheismus. Der Fortschritt der Menschheit zu wachsendem Glück und zunehmend beglückenden Verhältnissen durch den Gebrauch der Vernunft war eine Vorstellung, von der eine ungeheure Faszination ausging. Jede der zahlreichen neuen technischen Erfindungen oder medizinischen Entdeckungen wurde als Bestätigung des Fortschrittsglaubens gefeiert. Diese optimistische Weltsicht blieb aber nicht ohne Risse. Schon bei dem Skeptiker Voltaire war sie nicht ungebrochen. Und Naturkatastrophen wie das Erdbeben von Lissabon 1755 weckten bei vielen doch Zweifel. Von Voltaires Zeitgenossen Jean-Jacques Rousseau 1712 bis 1778 wurde der zivilisatorische Fortschritt prinzipiell in Abrede gestellt. Mit seinem natürlichen Gottes- und Unsterblichkeitsglauben blieb er zwar auf dem Boden der Aufklärung, begründete ihn aber auf das unverdorbene, natürliche Gefühl. Gegen die christliche Erbsündenlehre betonte er, dass der Mensch gut sei und nur Einflüsse der sozialen Umwelt ihn böse werden ließen. Aus dieser Sicht des Menschen entwickelte er seine Pädagogik. Erziehungsroman Emile ou sur l'éducation, 1762, und seine Lehre vom Staat, Contrat social, 1762, der keinerlei Bevormundung und religiösen Zwang ausüben durfte. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Der Nutzen einer nach dem Alphabet geordneten Enzyklopädie von allem, was in der Gelehrsamkeit und der Kunst vorkommt, kann niemand leugnen. Nur ist zu bedauern, dass die Schriften dieser Art deswegen bei vielen Artikeln sehr mager sind, weil ein einziger Mensch das ganze Feld der Wissenschaften und Künste nicht wohl übersehen kann. Und man auch alsdann die größten Fehler zu begehen pflegt, wenn man mit Hilfe der besten Bücher sich unterfängt, von einer Sache zu schreiben, die man nicht versteht. Die Franzosen, welche diese neue Enzyklopädie herausgeben, bemühen sich wirklich, dem gewöhnlichen Mangel abzuhelfen, denn es hat sich eine gelehrte Gesellschaft zu deren Ausarbeitung vereinigt und ein jeder arbeitet bloß in dem Felde, in welchem er zu Hause ist. Hinter der Gesellschaft, die 1751 in den göttingischen gelehrten Anzeigen mit spärlichem Vorschusslorbeer bedacht wurde, steckte ein gewitzter Kopf. Denis Diderot hatte mit dem Mathematiker d'Alembert die Enzyklopädie konzipiert, ein alphabetisch geordnetes Lexikon, in dem das Wissen der Welt erschlossen und aufbewahrt werden sollte. Die Idee kam aus England, von Ephraim Chambers, dessen Cyclopedia der Pariser Verleger Le Breton in französischer Übersetzung herausbringen wollte. Als Diderot 1747 diesen Auftrag übernahm, entwickelte er das völlig neue Konzept einer verzweigten, durch Querverweise erschlossenen und mit Kupferstichen anschaulich illustrierten Kartierung all dessen, was sich in den Wissenschaften, aber auch in den Werkstätten tat. Bis zur Vollendung dieses Bollwerks der Aufklärung sollte es 20 Jahre dauern. Am Ende hatte Diderot mehr als 2 Jahrzehnte seines Lebens für 17 Folianten und 11 Bildbände mit Kupferstichen, 5 nachgelieferte Supplemente und 2 Registerbände geopfert. Zwar ließ sich Madame Pompadour, einflussreiche Mätresse Ludwigs des 15., ganz offen mit den Prachtbänden der Enzyklopädie porträtieren, aber damit war das Risiko keineswegs gebannt. Der Klerus und insbesondere die untereinander verfeindeten Jansenisten und Jesuiten sahen ihr Weltbild und damit die Staatsreligion bedroht. Einstweilen aber konnten die Enzyklopädisten auf Malherbe vertrauen, den obersten Zensor. Als Leiter des Buch- und Verlagswesens unterstützte der königliche Beamte die aufrührerischen Geister um Diderot und versteckte deren Manuskripte in seinem Pariser Palais vor den Hausdurchsuchungen der Polizei. Malherbe verkörperte die Zerrissenheit des 18. Jahrhunderts, geistige Unsicherheit, aber auch den Drang nach Wissen. Auf solche Leser zählte Diderot, als die Enzyklopädisten nach einem Attentat auf Ludwig XV. Im Januar 1757 der geistigen Urheberschaft beschuldigt wurden und wenig später Papst Clemens XIII. Die Enzyklopädie auf dem Scheiterhaufen verbrennen ließ. 1762 schreibt er an Sophie Folland: Es ist spät und ich muss noch zu Le Breton laufen, um bei ihm die Kupferstiche unseres zweiten Bandes zu ordnen. Die Abbildungen sind gelungener und vom Gegenstand her vielfältiger und interessanter. Wären unsere Feinde nicht die niederträchtigsten unter allen Sterblichen, sie würden vor Scham und Verdruss im Erdboden versinken. Mit der Zeit wird dieses Werk bestimmt eine Revolution in den Köpfen herbeiführen. Und ich hoffe, dass die Tyrannen, Unterdrücker, Fanatiker und Intoleranten dabei nicht gewinnen werden. Wir werden der Menschheit gedient haben, aber wir werden längst zu kaltem und unempfindlichem Staub geworden sein, ehe man uns Dank wissen wird. Das ist die Partei der Philosoph, der Voltaire, Diderot, Rousseau, Helvetius und Holbach, die über die gemeinsame Arbeit an dem Lexikon in eine Frontstellung gegen die Kirche geraten. Statt der ganz verschiedenartigen Einzelwerke, so schreibt der Romanist Viktor Klemperer, war im Grunde nur noch ein einziges drohendes Fabelwesen vorhanden, die Enzyklopädie. Sie galt als Kriegsmaschine, als gefährliches Werkzeug einer Verschwörung von geistigen Brandstiftern. Mit ausführlichen Pamphleten sorgten Kritiker wie der Journalist Freyron allerdings dafür, dass auch die dümmsten Leser lernten, versteckte Ketzereien aus der Masse der eher harmlosen lexikalischen Einträge herauszuklauben. Zu diesen von Zensoren übersehenen Stellen führten Hinweise, die Renvois. Damit wurde der Leser auf entlegene oder abwegige Einträge gebracht, die es in sich hatten. So musste etwa der aztekische Fitzliputzli für eine grundsätzliche Abrechnung mit dem Aberglauben der Idolatrie, der Anbetung von Göttern in jeglicher Gestalt herhalten. Aber auch die Kapuze nutzte Diderot, um jeglichen Streit der Religionen allgemeinem Gelächter preiszugeben. Die Kapuze gab einst den Anlass zu einem großen Streit unter den Franziskanern. Der Orden wurde dadurch in 2 Parteien gespalten, die Ordensbrüder und die Gemeindebrüder. Die einen wünschten sich eine enge Kapuze, die anderen eine weite. Der Streit dauerte über ein Jahrhundert mit viel Hitzigkeit und Erbitterung und wurde mit Mühe und Not durch die päpstlichen Bullen von Nikolaus dem IV., Clemens V., Johann XXII. Und Benedikt XII. Beendet. Die frommen Brüder dieses Ordens erinnern sich jetzt jenes Streites nur noch mit größter Verachtung. Dieser enzyklopädische Stil in der leichten Art anspielungsreicher Salongespräche traf den Geschmack der Zeit. Nicht nur Adel und erstarkendes Bürgertum sorgten für florierenden Absatz der teuren Subskriptionsbände, auch in Klöstern und kirchlichen Fakultäten stand die Enzyklopädie im Bibliotheksregal. Nur Friedrich der Große, er holte immerhin den Abbé Prat als Vorleser an den Potsdamer Hof, nachdem der Kleriker ob seiner Mitarbeit an der Enzyklopädie von der Kirche verstoßen worden war. Nur der preußische König und Briefpartner Voltaires störte sich an den vielen kunstlosen Wahrheiten über Missstände, den Exkursen, den scheinbar ungeordneten Artikeln, bei denen man vom Hundertsten ins Tausendste komme. Dabei war es doch gerade ein kühner Vergleich, eine gewagte Metapher, die zwischen bekannten Dingen bisher unbemerkt gebliebene Beziehungen aufdeckten. Ungereimtheiten waren erwünscht, um das Denken anzuregen. Im Gegensatz zu einem Exerzierreglement musste die Enzyklopädie in der Terminologie widersprüchlich sein, um das Kommen und Gehen der Gedanken zu befördern. Über diese Gedankensprünge zwischen erhabenen Ideen und völlig trivialen Beschreibungen zeigte man sich in Berlin jedoch nicht sehr amüsiert. Den Geist der kommenden Revolution von 1789 aber, wie er sich offenbarte, in Jaucourts Definition von Gouvernement als legitimer Macht, die aus freier Übereinstimmung des Volkes hervorgeht, diesen aufrührerischen Impuls scheinen zumindest die deutschen Leser ignoriert zu haben. Bei ihnen fand die Umwälzung allenfalls im Geiste statt, aber auch das war ganz im Sinne des Erfinders, des subversiven Aufklärers Diderot. Als Vater der deutschen Aufklärung gilt Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646 bis 1716. Seine frühen Schriften, in denen er sein neues, auf der Vernunft basierendes philosophisches System entwickelte, entstanden etwa gleichzeitig mit den Anfängen des Pietismus. Unausrottbar blieb bis heute der Vorwurf, die Aufklärung sei rationalistisch gewesen. Dieses Urteil ist viel zu wenig differenziert. Es zeigt überdies die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts als theologischen und kirchenpolitischen Hintergrund, vor dem eine solche Wertung möglich war. Dass zum Beispiel der Versuch einer kritischen Bibelexegese rational sein musste, ist unbestritten. Daraus jedoch Rationalismus zu machen, ist nur möglich, wenn man auf den Grundsätzen einer Verbalinspiration beharrt. Zum anderen wird deutlich, dass es immer wieder kirchliche Gruppen gibt, die für sich in Anspruch nehmen, die eigene Ratio einzusetzen und notfalls sogar ungewohnte Wege zu gehen, um der Kirche einen Weg in die Zukunft zu ebnen. Beginnen aber andere Gläubige ebenfalls zum Wohle der Kirche, Probleme der Theologie, der Kirchenverfassung und der Disziplin selbstständig durchzudenken und zu untersuchen, dann wird dies als ungesunder, überheblicher und verwerflicher Rationalismus disqualifiziert und verurteilt. Die sachlichen Hinweise erläutern den Gegenstand, zeigen seine nahen Zusammenhänge mit den unmittelbar angrenzenden Gegenständen und seine fernen Zusammenhänge mit anderen, die man sonst für völlig abgesondert halten könnte. Nötigenfalls rufen diese Hinweise aber auch eine völlig entgegengesetzte Wirkung hervor. Sie fechten Begriffe an, widerlegen Prinzipien, greifen heimlich lächerliche Anschauungen an, deren offene Anfechtung zu riskant wäre, erschüttern sie und stoßen sie um. So sollte man zum Beispiel ein nationales Vorurteil, wann immer es Ehrfurcht verdient, in einem speziellen Artikel ehrfürchtig behandeln, mit allem, was dazugehört an Wahrscheinlichkeit und Verführung. Aber dann sollte man dieses tönerne Gebäude umstürzen und die nichtige Staubwolke durch Hinweise auf jene Artikel zerstreuen, in denen feststehende Prinzipien als Grundlagen für die entgegengesetzten Wahrheiten dienen. Diese Methode wirkt unfehlbar, heimlich und ohne Skandal. Darin besteht eben die Kunst, stillschweigend die wirksamsten Konsequenzen zu ziehen. In aller Stille sorgten die Enzyklopädisten für eine wissenschaftliche Revolution, eine neue Art des Denkens. Nicht mehr die formelhafte Mathematik, sondern die Kenntnis des Lebens, der ineinander verketteten Elemente und der menschlichen Gesellschaft, der Naturgeschichte und der Literatur sollte fortan als Krönung aller Wissenschaft gelten. Die neu erwachte Wissbegierde, eine allgemeine Freude, alle Dinge in ihrer Eigenart zu beobachten, führte zu Unmengen von Einzelentdeckungen. Diese Thesen und Tatsachen im Zusammenhang zu erfassen, ohne der alten Illusion eines göttlichen Systems zu verfallen, war Diderots erklärtes Ziel. Weil aber Entdeckungsfieber und epidemische Neugier in Frankreich durch eine Flut von Gazetten und Postillen angefacht wurden, weil die Philosophen sich im journalistischen Tagesstreit engagierten, war die ganze Richtung deutschen Denkern nicht geheuer. Herder etwa berichtet im Journal seiner Pariser Reise: Jetzt macht man Enzyklopädien. Ein D'Alembert und Diderot selbst lassen sich dazu herunter. Und eben das Buch, was den Franzosen Triumph ist, ist für uns das erste Zeichen ihres Verfalls. Sie haben nichts zu schreiben und machen also Abrégé, Vokabulär, Esprit, Enzyklopädien und so weiter. Die Originalwerke fallen weg. Da hatte allerdings das Originalgenie zu kurz gedacht. Mit der enzyklopädischen Ordnung nämlich, mit dem Ausbau von Verbindungen nach allen Richtungen, sollten die Gelehrten Lücken und Schwachstellen ihrer Systeme erkennen, um überhaupt erst auszumachen, welche Gegenstände eine weitere Arbeit lohnten. Die Enzyklopädie als Buch der Bücher, so kalkulierte Diderot, würde so manche gelehrte Schwarte überflüssig machen. Das Reich der Wissenschaften und Künste ist eine eigene und ungewöhnliche Welt, in der man jeden Tag Entdeckungen macht, von der wir aber sehr viele märchenhafte Berichte bekommen. Es kam also darauf an, die wahren Berichte zu bestätigen, vor den unwahren zu warnen, Punkte zu bestimmen, von denen man ausgehen sollte, und so die Erforschung all dessen zu erleichtern, was noch erforscht werden muss. Wir führen Tatsachen an, vergleichen Erfahrungen, denken Methoden aus, aber alles nur, um das Genie anzuregen, sich unbekannte Wege zu bahnen und zu neuen Entdeckungen vorzustoßen. Man wird die neuen Arbeiten richtig einschätzen und jene ruhmsüchtigen und geistlosen Menschen, die alte Systeme keck als neue Ideen ausgeben, werden bald entlarvt sein. Nun fand sich allerdings auch in der Enzyklopädie, wie der Brockhaus von 1833 spitz vermerkte, durchaus Modephilosophie, Philosophie für das gemeine Leben, dem Witz und der Unterhaltung huldigend. Anstatt dem treudeutschen Geiste mit festem Schritt sein Ziel zu verfolgen, glaubten die Franzosen am Ziele zu sein, wenn sie nur eine Meinung verfechten konnten, in der etwas Neues und Auffallendes lag. Aber Diderot wollte nicht allein mit Gedanken überzeugen, sondern auch den Geschmack treffen. Und so schaltete sich die Enzyklopädie mit dem Artikel Genf in einen tagespolitischen Streit ein, als D'Alembert den dort regierenden, genuss- und vergnügungsfeindlichen Protestanten aufgab, endlich ein öffentliches Theater zuzulassen. In Deutschland begann die Aufklärung mit einer zeitlichen Phasenverschiebung gegenüber Westeuropa, traf auf andere Rahmenbedingungen und entwickelte ein anderes Erscheinungsbild. Ihr hervorstechendstes Merkmal ist ihr gemäßigter Charakter. Dabei wirkte sich politisch der Umstand aus, dass etwa seit 1740, als die Aufklärung in Deutschland breitere Bevölkerungsschichten erreichte, auch die führenden Staaten, allen voran Preußen unter Friedrich II., aufklärerische Ideale zu Grundsätzen ihrer Regierungspolitik machten und sie durch Reformen von oben einführten. Ansätze zu einer Bauernbefreiung, zur rechtsstaatlichen Entwicklung. Wobei die Untertanen im aufgeklärten Sinn geradezu erzieherisch bevormundet wurden. Zu dem gemäßigten Charakter der deutschen Aufklärung gehörte, dass sie kaum antichristliche Züge trug. Die Aufklärung blieb hier in mehr oder weniger engem Kontakt mit dem Christentum. Aber auch umgekehrt galt, vor allem die evangelische Kirche und später, wenn auch in eingeschränkter Weise, die katholische, öffneten sich den Fragestellungen und Anliegen der Aufklärung und traten in einen Dialog ein. Für die evangelische Theologiegeschichte wurde dies ein außerordentlich bewegter und folgenreicher Vorgang, der sie bis zur Gegenwart bestimmt. Der sogenannte Buffonistenstreit zwischen Anhängern der Pariser Komponisten Lully und Rameau und Bewunderern der italienischen Oper bot Diderot Gelegenheit, gegen Pomp und die Steifheit des französischen Stils zu Felde zu ziehen und anschließend den Unmut Rameaus mit einem Auftrag für mehrere Artikel der Enzyklopädie zu dämpfen. Solch Lavieren trug ihm den Ruf der Leichtfertigkeit ein, machte Diderots gesamtes Œuvre in deutschen Augen intellektuell unglaubwürdig. Als Kenner beider Seiten konstatierte der Russe Alexander Herzen allerdings: Die Enzyklopädisten waren nicht so oberflächlich wie die Deutschen, aufgrund der allgemein verständlichen Sprache der Enzyklopädisten urteilend, von ihnen dachten. Im Märchen wird von irgendeinem Schnellläufer erzählt, der sich, um nicht zu schnell zu laufen, Kanonenkugeln an die Beine band. Die Deutschen haben sich daran gewöhnt, im Schweiße ihres Angesichts gewichtige philosophische Traktate zu lesen. Wenn ihnen ein Buch in die Hände fällt, von dem ihnen nicht der Kopf raucht, dann meinen sie, es sei eine Banalität. Die allgemeinverständliche Sprache, unterstützt durch anschauliche Bilder, rührte aus dem Bemühen her, Art et Métier, also Wissenschaften wie mechanische Künste, Gelehrte wie Handwerker, zu Wort kommen zu lassen. Wir wandten uns an die tüchtigsten Handwerker. Wir machten uns die Mühe, sie in ihren Werkstätten aufzusuchen, nach ihrem Diktat Aufzeichnungen zu machen, die jeweils eigentümlichen Fachausdrücke zutage zu fördern. Unter 1000 findet man kaum ein Dutzend, die sich einigermaßen klar ausdrücken können. Wir lernten Handwerker kennen, die schon 40 Jahre arbeiteten, ohne etwas von ihren Maschinen zu verstehen. Bei ihnen mussten wir die Aufgabe erfüllen, deren Sokrates sich rühmte, die mühsame und schwierige Aufgabe der Entbindung des Geistes. Auf die keineswegs schwierige, manchmal sogar amüsant genussreiche Kopfgeburt darf der Leser der Enzyklopädie heute noch hoffen. Denn mit dem Verweissystem der Renvoi wird eine Kunst des Widerspruchs kultiviert, wird eine Klaviatur in Gang gesetzt, die es so manches Mal im Geiste klingeln, den Groschen fallen lässt. Vom tump-mechanischen Klappern, das Goethe einst vernommen haben will, kann wirklich keine Rede sein. Wenn wir von den Enzyklopädisten reden hörten oder einen Band ihres ungeheuren Werks aufschlugen, so war es uns zumute, als wenn man zwischen den unzähligen bewegten Spulen und Weberstühlen einer großen Fabrik hingeht, unter lauter Schnarren und Rasseln, vor einem Aug- und Sinn verwirrenden Mechanismus, der lauten Unbegreiflichkeit einer auf das mannigfachste ineinandergreifenden Anstalt. Goethes enzyklopädischer Albtraum lässt einen an die mit Hyperlinks gespickte Maschinerie des Internet denken. Aber neben dem digital wuchernden Labyrinth erweist sich Diderots schlichte alphabetische Ordnung als Ort des Denkens, als stillknisterndes Spannungsfeld. Zwischen den Polen der Renvoi aus dem 18. Jahrhundert eröffnen sich Horizonte, ganz im Gegensatz zu Hyperlinks, die den User des 21. Jahrhunderts mit Überschall auf rasante Assoziationsbahnen katapultieren, damit aber auch die Richtung vorschreiben und Gedanken kanalisieren. Es sei denn, der Webmaster hieße Denis Diderot. Wir wollten nicht einem Menschen gleichen, der bei jedem Schritt auf einer Landstraße Wegweiser aufstellen lässt, weil er fürchtet, die Wanderer könnten von ihr abweichen. Es genügt doch, wenn Wegweiser überall dort stehen, wo die Wanderer in die Gefahr kommen könnten, sich zu verirren. Thank you. Sie hörten die Revolution aus der Schmiede. Denis Diderot und seine Enzyklopädie. Eine Sendung von Jochen Stöckmann. Die Redaktion hatte Hartmut Kriege.